Ja, ist windig. Ja und? Deswegen wollte ich da jetzt so langsam machen. Ja, ist auch logisch. Also, ja. Das passiert halt, wenn man mitten auf dem Mega auf die Idee kommt, einen Podcast zu machen. Ja, muss ja mal sein. Ja, warum denn nicht? Genau. Und sonst, wie geht's dir? Ja, kann im Moment nicht klagen. Alles ist schick. Und bei dir? Oh, soweit. Gestern schon hier gewesen zum Meet and Greet. Da hat es ja leider etwas gesifft. Da war dann mit Regen, aber war unerwarteterweise für so dieses Mega ein sehr kleines Meet and Greet. Wenn wir zurück überlegen, Tippi 1 und Geox Antike, wie groß die Meet and Greets waren, war das gestern sehr überschaubar. Mhm. Was wahrscheinlich auch zum Großteil am Wetter lag. Ja. Aber schön muckelig und klein. Also hier nicht dieses komplett so auseinandergelaufene. Vielleicht sollten wir den Leuten überhaupt mal sagen, wo wir gerade sitzen. Nämlich mitten im Indianerdorf. Um uns rum sind Tippis. Und Leute. Und Fahrräder. Und Vögel. Und Vögel und Wind und Wald. Und Feuer brennt und nebelt hier so ziemlich alles ein. Ja, also über Atmo werden wir uns heute nicht beschweren können. Da haben wir nämlich genug. Richtig. Wenn du gegen den Tisch stößt, dann wirst du es nachher, wenn wir es nicht mehr vernünftig normalisieren können, weil dann müssen wir den Peak rausholen, weil... Ich werde nicht gegen den Tisch stößen. Gut. Nur weil du ja eben schon wieder die Kippen draufgelegt hast. Aber das ist so ein Raucherding, ne? Sag mal, ich höre die ganze Zeit nur von deiner Seite mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Naja, das ist ja nur, um deinem vorzubeugen. Nee, also Tipi Tipi 2 in Baalbek, heute Morgen angekommen, entgegen des Wetterberichts war es trocken und bis jetzt, toi toi toi, es hat einen ganz, ganz kurzen Schauer gegeben, nicht der Rede wert. Wann? Ja, vorhin, wo ihr unterwegs wart. Hat es hier einen Schauer gegeben? Hat es hier einen kleinen Schauer gegeben. Also wir haben nur einen ganz leichten, ja, so einen Hauch von Sprühregen mitbekommen. Ja, ihr werdet ja irgendwo nur den Ausfall fahren. Das war dann wohl nur dieser Randbereich gewesen. Genau. Ja, okay. Schick. Na, ansonsten haben wir uns ja mal wieder als, also ich habe mich als Helfer wieder verdingt. Mhm. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache, bei so einer, bei so einem Event einfach mit dabei zu sein. Sind wir jetzt das dritte Mal. Wir haben ja, waren ja schon beim ersten Tipi-Helfer, dann Geox Antike. Und war wieder lustig. Beim zweiten Mal. War alles wunderbar. Die Leute waren schön entspannt. Da war keiner dabei, der dann irgendwie unhöflich war oder sonst was. Die kamen alle entspannt, hatten ihre Zettel mit dabei. Konnten wir denen dann die Bestellung geben. War wunderbar. Und wie gesagt, auch keine schlechte Laune, dass die Leute dann so, warum kriege ich meine Sachen nicht jetzt sofort? Heute hier. Mhm. Okay. Ja, dieses... Also ich erinnere mich noch ganz gut ans erste Mal. Das war eine sehr schicke Geschichte. War halt schön klein. Haben sich zwar einige Leute aufgeregt, ne, dass das gedeckelt war auf 1500. Gut, haben wir dieses Mal ja wieder. Aber ich fand es okay. Es war sehr familiär. Mhm. Xanten hingegen vom Gelände her zu groß. Ziemlich zerrissen und naja... Die üblichen drei Probleme, ne? Die ist, also nochmal, Xanten hätte ja das Mega-Event ever werden können, wenn. Aber dazu müsste ich etwas weiter ausholen. Ich meine, du kennst das, ich weiß nicht, ob sich die Hörer noch dran erinnern wollen oder vielleicht auch gar nicht dabei gewesen sind, aber... Naja, du erinnerst dich noch an den Einzug der Vereine oder der Länder oder was auch immer, weißt du, so da kamen also ja diese Grüppchen von Leuten in dieses Kolosseum, in diese Arena, in dieses, ja, also unten in den Sand. Sie zogen ein und alles, was man hätte tun können, machen müssen, wäre gewesen, Tore zu, Löwen rein, zack. Wie ein Historienfilm, das hätte niemand mehr toppen können. Nein, gab es nicht. Und stattdessen

ja, wir nennen es Atmo. Im Auto wird man uns dafür hassen oder es vielleicht auch nicht hören, ist ja egal. Ja, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, sag doch einfach mal selber was. Ich höre hier nur so ein Rauschen. Ja, aber letztendlich, ich finde es einfach schön, dass jetzt genau wieder mal dagegen gesteuert wurde, weil wir kennen es ja mittlerweile in Deutschland bei den ganzen Mega-Events, es muss immer größer sein, es müssen immer mehr Leute sein und so weiter. Und bei der Anzahl der vielen Mega-Events, wie willst du denn überhaupt noch so viele Leute hinkriegen? Und deswegen finde ich eigentlich diesen Schritt zu sagen, nein, es wird nicht mehr. Das heißt, es waren letztes Mal 1500 Leute und es ist dieses Mal auch wieder auf 1500 Leute begrenzt. Finde ich eigentlich genau den richtigen Schritt aktuell. Ja gut, wir werden sehen. Ich weiß auch nicht, ob hier überhaupt 1500 Leute sind. Sind die voll verkauft? Ja. Oder? Ja? Die Tageskasse war um 1 Uhr war sie ausverkauft. Das heißt also, alle Tickets sind raus. Und wie auch beim letzten Tippi verteilt sich das hier sehr. Weil viele Caches wurden gelegt, es gibt die Radtouren, Planwagen und die ganzen Veranstaltungen, die es drumherum gibt. Und deswegen verteilt sich das Ganze sehr gut. Okay. Ja, weil so wahnsinnig viele Leute hatte ich ja noch nicht gesehen. Also jetzt hier pultmäßig, dass man jetzt sagen könnte, dass auf diesem doch auch überschaubaren Gelände jetzt alle sich auf den Füßen stehen oder so. Das ist ja nun nicht so. Nö. Wobei wir haben ja auch diese Verlosung, also ich habe diese Verlosung nicht mitbekommen und da hätte man vielleicht mal alle auf dem Haufen sehen können, weil das ist ja bei Verlosungen immer mal wieder gerne so. Das war auch auf Vogelsang, ich war ja neulich auf Vogelsang, hast du ja gelesen. Ja. Da war dann auch zur Verlosung richtig viel los und außerhalb der Zeiten verlief es sich also auch. Mhm. Insofern gar nicht mal so schlecht. Wie es vielleicht anders ist, sehen wir ja nächstes Wochenende. Bist du in... Nein. Nicht. Klappt leider nicht. Bist nicht im Saarland. Nein. Gut. Ich bin im Saarland. Ja, kannst du davon dann berichten? Ja, ja, ich werde dann vielleicht auch das ein oder andere Tondokument aufnehmen, vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich auch nur einen Bericht. Mhm. Müssen mal gucken. Schau mal da hinten, da ist doch tatsächlich wer mit Indianerfedern am Kopf. Ja. Ist das die von den Lorheilgeistern? Das ist Mutti. Mutti? Das ist Mutti. Wie, die Merkel ist auch hier? Nein. Ah. Nein, das hat ja die Ninebiene verzapft auf der letzten auf der Pressekonferenz von Georg Kantike. Kündigte sie dann an. Jetzt habe ich aber genug geredet, den Rest erzählt Mutti. Und seitdem? Seitdem ist sie Mutti. Ja. Wir wollten es eigentlich nicht hier drin verwenden, aber gut, es bot sich jetzt gerade so an. Ja. Gut, dass wir kaum Reichweite haben, dann ist das auch alles nicht so schlimm. Ja. Für Mutti. Ja. Das Feuer raucht jetzt mehr schwarz. Fällt dir das auf? Ja. Es ist mehr schwarz. Es ist nicht mehr so grau. Das sieht so... Ich kenne diese Farbe noch. Also entweder, wenn man es mit Öl anstocht oder wenn es Autoreifen sind. Autoreifen damals. Also du erinnerst dich so vor 35 Jahren, ach nee, du erinnerst dich da bestimmt nicht. Ich erinnere mich da waren wir immer Holz machen und wenn wir dann im Wald so dieses ganze Reisig, also wir haben eigentlich damit angefangen, erstmal kamen Autoreifen in den Wald, dann kam da ein Schluck von dem Motorsägensprit rein, dann wurde der Auto, was? Du hast da eine Spinne am Kopfhörer hängen. Am Kopfhörer? Ja, weg ist er. Danke. Also wir haben dieses Motorsägenspritzeug in diesen Autoreifen rein, dann wurde dieser Autoreifen angezündet. Ja, und dann brutzelte der so lustig vor sich hin. In schwarz? Genau, in schwarz. Und wir haben dann angefangen, diese Bäume abzumachen und dann wurden ja die Bäume entastet und das ganze Reisigzeug, das kam dann auf diesen Autoreifen drauf. Ja, und irgendwann war dann das Holz schön gesägt und schön gestapelt und das Reisig war weg. Und Zecken, ja, gab es an der Stelle, wo der Autoreifen war, auch keine mehr. Ja, Gott sei Dank. Ja, das war ja auch so ein Ding, ne? Also ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann gesagt, ne? Aber ich glaube, unser heutiges Zeckenproblem liegt ja an diesem Ökoterrorismus, der ja jedem verbietet, außer wenn du eine Heide hast, ne? In der Heide, da werden ja immer noch Heideabschnitte alle abgefackelt. Richtig. Alle paar Jahre. Aber hier darfst du das eben so einfach nicht. Ah, blöde Uhr. Feierabend, alles ist gut. Nein, hier darfst du das ja nur so nicht. Oder es wird einfach nicht gemacht. Weil früher hat man ja die Felder abgefackelt, man hat die Wälder nach dem Abholzen abgefackelt. den Rest und das können Zecken nicht, ne? Richtig. Aber minus 25 können sie. Und wann hatten wir hier das letzte Mal minus 25 Grad im Boden? Oh weh. Ja, ich kann mich nicht erinnern. So weit nicht. Naja, und das ist eben unser Zeckenkuchen. Das ist ein hausgemachtes Problem und wir werden noch ganz andere Probleme bekommen. Aber es ist ja egal, ist ja nicht meine Politik. Ich werde es auch nicht ändern können. Kommen wir zurück zu diesem herrlichen Tag mit diesem herrlich blauen Himmel, Schäfchenwolken, Indianertipis. Da wächst eine Drakena vorm Indianertipi. Guck dir das mal an. Ist zwar im Topf, aber das ist doch nicht authentisch, oder? Nee, vor allem da hinten steht noch eine Agave und da stehen noch ein paar Bananenbäume. Aha. Also wir haben alles. Ja, da guck an. Ja. Ist ja der Knaller. Du sagst wir. Das hört sich so, du bist als Helfer, fühlst du dich als Teil der Gemeinschaft der Orga schon fast quasi? Oder dieses, weil du sagst wir. Wir sagt man ja, wenn man irgendwie so auch dazugehört. Und nicht einfach nur so Gast ist. Letztendlich bringt man sich ja doch immer ein Stück weit selbst mit ein. Wenn du sagst, du möchtest Helfer machen, möchtest du ja was dazu beitragen. Und dann trägst du ja zu der Gemeinschaft, die dann dieses Event dann veranstaltet, trägst du ja deinen Teil damit bei. So klein oder so groß, wie er dann halt in dem Moment ist. Und das ist ja, gerade bei diesen großen Events ist es selten, aber es kommt dann vor, dass es ein Wir-Gefühl ist. Ansonsten, wir Geocacher, jeder macht sein Ding. Im Normalfall. Ja. Auch vielleicht in kleinen Grüppchen. Aber so bei den Mega-Events, mit dem Aufwand, der da getrieben wird mittlerweile, da brauchst du einfach viele Hände, die dann halt dazu beitragen, dass es dann nicht langweilig wird, dass dann für alles gesorgt ist, dass sie, wenn Leute Probleme haben, dass ihnen auch weitergeholfen wird. Und deswegen, ja, so ein Stück weit wir gehört dann für mich eigentlich zu so einem Mega-Event dazu. Okay. Ja. Ja. Und es ist einfach so, als Helfer wird man hier, also, ja, es hört sich blöd an, aber die Orga ist, zeigt auch, dass sie dankbar sind, dass die Leute helfen. Es ist nicht so, dass du einfach Fußvolk bist, sondern hey, da wird dann zum Beispiel auch gesagt, hey, danke, dass du geholfen hast. Okay. Ja, also wirklich, dass auch ein Feedback kommt und so weiter. Und auch, du wirst vernünftig eingewiesen an den Punkten, wo du dann zum Beispiel im Checkpoint, da wird dir das Computersystem gezeigt, wie was gehandhabt werden soll, wenn Probleme sind, wer sind deine Ansprechpartner, das wird alles komplett erklärt. Und ja, das ist einfach wunderbar. Du wirst einfach dann nicht so gesagt, ja, du bist Helfer, ja, hier, stell dich da mal hin. Nein, hier ist das nicht so. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei allen drei Events mit Helfer gemacht habe. Oh, jetzt diese Wespe, die muss ich nicht haben. Oder ist das eine Hornisse? Wenn es eine Hornisse... Nee, ich meine, es ist eine Wespe. Die ist zu klein für eine Hornisse. Okay. Wenn es eine Hornisse wäre, dann wäre ich sehr unbeunruhigt. Aber... Ja, jetzt ist sie weg. Ja. Ja. Yeah. Nee, aber das ist halt ein schönes Wir-Gefühl hier. Ja, das ist doch schön. Ja, ich bin heute ja nur Gast. Auch mal schön, nur Gast sein. Ja, auch mal ganz ohne T-Shirt. Ja, und mal ganz hungrig. Ja. Hungrig, ich bin hungrig. Ich war ja hier... Hast du dieses Geocachen ausprobiert? Ja, hab ich. Aber ich... Oh, jetzt windet's aber. Nein, ich... diesen Orkan hier abwarten. Mhm. Das ist schon der Knaller. Hier, die Bäume rauschen. Gleich fällt so ein Baum um. Ja. Ist das falsch? Ist das ein großer Fallschirm? Ja, das ist ein riesiger Fallschirm, der da als Pavillon da ist. Schön. Aber nochmal, um auf das Thema Wir zurückzukommen. Wir waren jetzt mal wieder cachen. Ja. Nicht in NRW. Wir waren mal außerhäusig cachen. Wir waren zu Besuch in Niedersachsen. Mhm. Und dann nuschelst du jetzt deswegen. Deswegen nuschel ich, weil ich es kann. Und das Schöne war, wir haben mal betreutes Cachen seit langem wieder gemacht. Und den Cache, den wir da besucht haben, der ist auch dann prompt Cache des Monats geworden bei uns. ist was Historisches, und zwar über den Ort Wesendorf. Das ist so ein kleiner Ort in Niedersachsen, wo es da um die Geschichte, was dort passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Und wir hatten halt das Glück, dass wir dort einen lokalen Kescher dann dabei hatten, der dann halt noch zusätzliche Informationen zu dem, was da noch dazugehört, uns dann auch noch geben konnte. Und das war dann natürlich mal wieder ein richtiges Highlight, weil es war A, wenn du was Schönes hast, beziehungsweise was Interessantes hast, mach einen Cache draus. Hat der Owner gemacht. Zweitens, er hat sich auch bei der Gestaltung, das heißt also, das ist ein Rätsel, es ist wirklich ein knackiges Rätsel, aber es ist ein logisches Rätsel. Das heißt also, es ist keine Schweinerei mit drin, von wegen, hahaha, jetzt zeige ich euch, dass ihr ein Mystery nicht lösen könnt, sondern es ist wirklich logisch aufgebaut und als Sahnehäubchen am Ende auch ein anständiges Final mit einer anständigen großen Dose am Ende, die auch passend zum Thema gestaltet war. Okay. Und deswegen auch wirklich dann mal ganz klar Cash des Monats. Was dann noch dazu kommt, was dann auch, was wir dann noch so mitbekommen haben, das Wissen, was dort in den Cash mit eingeflossen ist, das ist jetzt ja sozusagen archiviert. Das ist von Leuten Wissen, die jetzt so langsam ja im fortgesetzten Alter sind und die jetzt auch nicht mehr so lange leben. Und das Wissen, wenn das nicht weitergegeben wird, dann das ist nirgendwo dokumentiert. Das wurde wirklich sonst immer nur von Person zu Person weitergetragen. Und damit ist es jetzt dieses Wissen zumindest konserviert worden. Und das finde ich eine wunderbare Sache. Einerseits ja, andererseits kann ich jedem nur empfehlen, er soll einfach mal ein Buch schreiben. Das wirst du von den alten Leuten nicht mehr bekommen. Nein, von den alten Leuten nicht, aber die Kinder oder die Enkel, die halt diese Geschichten noch haben, ja, die diese Geschichten erzählt bekommen, weil jetzt stehen sie in einem Listing drin. Irgendwann wird dieses Listing archiviert oder es gibt Geocaching nicht mehr. Oh, habe ich was ganz Böses gesagt. Irgendwann gibt es vielleicht Geocaching. Nein, aber weißt du, wenn sowas passiert, dann ist es halt weg. Ja. Wenn du ein Buch schreibst, dann ist es halt noch da. Und ein Buch heißt ja nicht, dass es 1000 Seiten sein müssen. Es kann ja auch nur so eine kleine Sache sein. Ich habe jetzt, und der werte Hörer möge jetzt aufhorchen, weil möglicherweise könnte das mal wichtig werden in einem Mystery. Oh. Ja, könnte, hätte, Fahrradkette, ich weiß es noch nicht genau, nein. Also es gibt ein Buch, das heißt Zink. Und das erzählt die Geschichte von einem Mann, der unfreiwillig in seinem Leben mehrere Male seine Staatsangehörigkeit wechseln musste. Denn er wurde geboren als unehelicher Sohn eines Industriellen aus dem Ruhrgebiet, also ich meine, ja, will nicht näher drauf eingehen, der irgendwas mit seiner Angestellten oder sowas hatte. Und die ist dann weg nach Moresnet, Neutral Moresnet. Was ist das? Weil Neutral Moresnet ist ein Streifen zwischen Holland, Belgien und Deutschland, der dein Handy schlägt hier extrem rein. Mhm. Ja, der bratzt hier jetzt voll. Warte, kriege ich unter Kontrolle. Weg. Nee, wieder da. Ja, ja, warte. Muss nur die Funktion. Auf Flugzeugmodus stellen. Genau, den Flugmodus muss ich finden. Runterwischen. Da. Haben wir. Besser. Ja. So. Also. Ja, das ist ein Streifen. Da war eine relativ große Zinkmine. Und als das alles schön kartografiert wurde und immer da konnte man sich dann nach dem Krieg, vor dem Krieg, beim Krieg nie drauf einigen, wem gehört die denn. Und dann ist beim Kartografieren halt was passiert und es gab dann so ein 4 Quadratkilometer großes Stück, das gehörte eigentlich zu nichts und war neutral. Das war ein neutraler Mikrostaat für um die 100 Jahre. Okay. So. Neutral Mooresnet. Das heißt, das, was dann irgendwann auf deutscher Seite war, das hieß Neumooresnet und was auf der belgischen, also da wurde dann auch viel geschmuggelt und die hatten fast keine Steuern und die hatten nur einen Polizisten und die hatten nur und alles, was es irgendwann mal als, ich sag das immer flapsig, Gesindel gab, ging dann nach da. Okay. Kriminelle ging nach da, so irgendwann wurde das dann eingemeint, egal, aber das ist dann so ein Buch, da hat einer recherchiert, der hat auch Zeitzeugen befragt, noch Leute, die halt Nachkommen von denen waren, die da gewohnt haben, die da gelebt haben zum Teil. Manche wollten auch namentlich nicht genannt werden. Ja, das ist so ein Büchlein, das habe ich in der Mittagspause ausgelesen. Okay. Um die 80 Seiten oder was, keine Ahnung. Nur, weißt du, das ist aber jetzt da drin. Und wenn so ein Büchlein halt mit einer ISBN-Nummer rausgebracht wird, dann hast du ja zumindest mal im Bundesarchiv davon noch mindestens eine Kopie. Also es ist dann nicht weg. Und auch nach einem Krieg ist es nicht weg, weil nicht alle Bücher verbrannt werden. Weißt du, es ist halt da. So. Und deshalb sage ich jedem, schreib ein Buch. Und das ist heutzutage auch ganz günstig möglich. Schreib einfach ein Buch. Konservier das so und dann ist es da. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass wir die Möglichkeit hatten, da ein bisschen so über die Historie dieses Ortes noch zu erfahren. War eine sehr, sehr schöne Sache. Weiterhin haben wir auch in Strahlen, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, dieses Ort. Wahrscheinlich in Strahlen. Okay. Da gab es nämlich... Tipp ich jetzt mal drauf. Obwohl, wir sind nicht in Norddeutschland. Aber es ist ja dieses... Es gibt ja ein Dehnungs-E und es gibt auch ein Dehnungs-C in manchen. Zum Beispiel dieses Soest. Das sprechen ja auch viele in Soest aus. Ist aber falsch. Das ist nicht Soest. Das ist Soest. Wegen dem Dehnungs-E. Ne? Also nicht Sost, sondern Soest. Dann wäre das E hier so macht quasi ein Doppel-O. Dann sind wir ja. Also hier in Strahlen. Ja, wir müssten vielleicht mal einen fragen, der sich damit auskennt. Das ist genauso wie mit dem Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nämlich das Dehnungs-C. Das ist nämlich nicht Mecklenburg, sondern Mecklenburg. Dehnungs-C. Ja, haben das zum Thema Hashtag Bildung. So, nächster. Die haben in Strahlen haben die jetzt, der Cache liegt da auch schon ein bisschen länger, aber wir hatten dann die Möglichkeit, den dann zu machen. Die Stolpersteine, das gibt es auch in Hennef. Das sind in der Stadt verteilt. Sind, die kennst du ja so auch. So Messingplaketten, genau. Die nach Kopfsteinpflaster ausschauen, oftmals bei Kopfsteinpflaster sind. Und die sind meistens vor Häusern, wo Juden im Zweiten Weltkrieg getötet oder deportiert worden sind, genau. Um darauf aufmerksam zu machen, dass die da mal gewohnt haben. Genau. Ja. Vor allen Dingen, es waren alle Informationen da, die man brauchte. Man musste da jetzt kein Salto vorwärts, Salto rückwärts machen. War alles wunderbar. Und das ist halt auch so eine Sache, einfach nochmal wieder aufmerksam machen. Denn normal, wenn du durch eine Stadt gehst, wie viele Leute fallen die in die Gedenksteine auf? Oder diese Stolpersteine? Den wenigsten. Und das mit dem Cache darauf aufmerksam zu machen, fand ich eigentlich eine sehr nette Sache. Ja, wobei, also da bin ich dann wieder schon so ein bisschen zweigeteilt, weil ja, einerseits auf Dinge aufmerksam machen, das ist das eine, aber irgendwo ist es dann auch wieder Agenda, ne? Man muss jetzt darauf aufmerksam machen, dass wir hier in Deutschland mal irgendwann nicht nett waren, um es mal ganz salopp zu sagen. Und das ewige Thema Grundschuld... Ich meine, es war mit Sicherheit ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Wobei ich der Ansicht bin, dass Ähnliches, und das zeigt ja auch die Zeiten, wenn du jetzt mal so in die Umländer guckst, jederzeit wieder passieren könnte. Ja. Wer das Buch oder die Welle gelesen hat oder den entsprechenden Film gesehen hat, dem wird auch ganz genau klar sein, weswegen. Mhm. Klar, man soll es nicht vergessen, aber man kann doch meine Kinder, also spätestens die Generation, nicht dafür verantwortlich machen, was irgendwann in grauer Vorzeit mal die Urgroßeltern oder sonst wer getan hat. Sorry. Ja, wir gehen auch nicht hin und erzählen den Inquisitoren, die haben damals die Inkas umgebracht. Wir erzählen den Amerikanern nicht, die haben die Indianer umgebracht. Ja, und wenn du heute irgendeinem kommst, egal in welchem Land, dass da mal irgendwann ein Genozid war, dann regen sich alle wieder fürchterlich auf, weil es auch keiner hören will. Nein, man darf es nicht vergessen, aber ich bin es langsam leid, nur also keinen Nationalstolz haben zu dürfen. Ja, weißt du, wenn du irgendeinem sagst, ich bin stolz, dass ich Deutscher bin, bist du rechts. Verstehst du? Ja. Aber was hat denn Deutschland jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass wir Millionen Juden umgebracht haben, der Welt noch gebracht? Ja? Also es ist ja nicht so, als könntest du Deutschland darauf reduzieren. Wird es aber. Es wird in den Köpfen reduziert, es wird unseren Kindern immer wieder eingeimpft. Nur damit die niemals denken können, sie wären mal vielleicht irgendwann möglicherweise was Besonderes. Und das geht mir richtig auf den Zeiger. Das ging mir immer schon auf den Zeiger. Ja? Weil ich kann da nichts für. Ich habe das nicht gemacht. Ich hatte da nie eine Leistung dran. Ja? Aber ich muss dafür bezahlen. Meine Kinder müssen dafür bezahlen. Deren Kinder müssen dafür bezahlen. Vielleicht kommt dann irgendwann mal Europa. Und dann ist plötzlich Europa für alles schuld, was mal irgendwer gemacht hat, der jetzt zu Europa gehört. Ja? Dann waren es nicht nur die Deutschen, dann war es auch Europa. Nur die Engländer, die haben nichts gemacht, die sind mich raus. Ja. Oder was? Nee. Nee. Das ist nicht mein Thema. Ja, merkt man gerade so, überhaupt nicht, oder? Nee, das ist so. Weißt du? Alleine schon, wir machen hier nichts in der Richtung, es geht ums Geocachen, aber nichtsdestotrotz, ja, wenn ich mir angucke, was derzeit in anderen Ländern passiert, auch wenn ich mir angucke, was im Gazastreifen passiert. Und das schon seit Ewigkeiten. Da müsste man mal nur einen Vergleich anstrengen, nach was das aussieht, ne? Dann tickt die halbe Welt wieder aus, aber genau so ist es. Ja. Deswegen lass uns das zurückkommen zum Geocachen, denn du warst eben gerade cachen. Ja, war nicht im Gazastreifen. Nein, du warst hier in der Umgebung am Cachen. Ich war in Deutschland cachen, ja. Ich bin auch nicht mal über die Grenze rüber. Ne? Also man kann mir auch nicht sagen, ich hätte jetzt versucht, ein anderes Land zu annektieren oder ich wäre irgendwo einmarschiert. Nein, war ich nicht. Ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Nein, nee, ich stehe hier in einem total falschen Licht. Guck mal hier, der hat da eine Stoffwurst. Ja, da so ein Liege. Das ist ja, da drin? Nein. Das sind die neuen Luftmatratzen. Die lässt du nur aufblasen durch den Wind. Dann drehst du sie am einen Ende zusammen. Schüttelst sie so zusammen. Und dann kannst du dich da drauflegen. Ist leider als Schwimmhilfe total ungeeignet, weil das Ding so scheiße hoch ist, dass du, wenn du im Wasser bist, gar nicht mehr drauf kommst. Gar nicht schlecht. Ja, pass auf, jetzt geht's los. Und 3, 2, 1. Na, reicht das schon? Na komm, noch einmal. Ein bisschen mehr Motivation, junger Mann. Da rennt einer jetzt mit so einem Luftsack, füllt ihn. Und jetzt kommt diese Geschichte mit dem... Tüdelt es oben zusammen. Ja. Und jetzt ist das wie ein Boot. Ja, so sieht das auch aus. Ja. Jetzt kannst du dich da drauflegen. Wie eine zusammengetütelte Luftwurst. Wenn ich mich da drauf schmeiße, gibt es einen großen Knall, das Tipi detoniert und alles ist weg. Ja, das ist so dieses Prinzip von diesen Säcken, die du schon mal aufs Boot mitnimmst. So, jetzt weht's aber richtig. Ja. Allerdings wäre das doch jetzt, wenn wir jetzt nicht so ein Thema noch gehabt hätten, dann wäre das doch so richtig cool gewesen, atmomäßig, um den Podcast dann so ausfegen zu lassen. Ja. Ausfegen zu lassen, ne? Ja, oder ja. Auswinden. Nein, aber apropos Boot, wo du jetzt eben sagtest, na, als Boot taugt das nicht, ne? Mhm. Dieses Logboot, was wir hier vorne vor der Türe stehen haben. Ne? Ja. Also dieses Beim ersten Tipi hat man ja auf einem Tipi unterschrieben. Richtig. Okay. Aber das da, ne? Ist ein Kanu. Ja. Aber soweit ich mich erinnere, haben die Indianer ihre Kanus aus so Holzästen. Hätten die jetzt noch eine Kuh schlachten sollen, oder? Und Leder, also Fellen gemacht, ne? Und bespannt. Aber die hatten hier nicht so ein GFA-Plaste-Ding, weißt du? Was hier in Himmelblau. Ja, klar. Himmelblö, Schiefer, Grö und Lilö, ne? Das hätte man ja gebraucht. Ich weiß, das ist ein Kanu für Jungs, weil das ist Himmelblö. Sonst wäre es ja pink gewesen, wenn es für Mädchen... Nein. So, und dann schreibt man da mit einem schwarzen Stift drauf, ne? So mit einem schwarzen... Edding. Du sollst ja keine Schleichwerbung... Ach nee, Moment. Hä? Edding ist ja mit Sicherheit Popkultur. Richtig. Weil es Bildthema ist ja auch Popkultur. Ja. Bildthema nichts drauf ein. So, auf jeden Fall, du schreibst mit dem Ding drauf und das trocknet ja so ungefähr, als hättest du da, ne, also gar nicht so richtig. Hast du einen Roman draufgeschrieben oder was? Nein, ich habe einfach nur meinen Namen draufgeschrieben, aber offensichtlich hat ja irgendeiner Stunden vorher an derselben Stelle, also kurz daneben, auch mit demselben Stift... Moment, ganz kurz. Liebe Hörer, jetzt geht's los mit Mimimi. 3, 2, 1, bitte. Auch mit einem solchen Stift auf diesem Ding rumgeschrieben. Ja, und ich schreibe ja nicht so unaufgestützt, ne? Also ich muss... mein Handgelenk beim Schreiben immer erden, also gründen, also auflegen, damit ich mit den Fingern schön... Oh, unser kleiner Bewegungslegastheniker ist wieder unterwegs. Eine schöne Unterschrift hinlegen und dann legte ich also meine Hand... Der ist immer noch schwarz, ich glaub's nicht. Ich habe das dann versucht mit diesem... Ich habe hier so ein Handgel, das kannst du auch als Reinigungspaste benutzen. Ja, ne? Ich weiß. Habe ich mal versucht hier, das, also ein Großteil ist weggegangen, aber den Rest muss ich wohl rauswachsen lassen jetzt aus meiner Hand. Von diesem Stift, weil der ja auf diesem GFK, diesem himmelblöden GFK-Zeug nicht so wunderbar hält. Ja. Ja. Also das dazu. Über das Log, also das Loggen werde ich, wird in den Annalen das Geocachen für dieses Event als suboptimal eingehen. Och ja. Weil, ja, also ein himmelblöes GFK-Kanu bei Indianas, sorry, das geht gar nicht. Liebe Hörer, habe ich euch zu viel versprochen? Mi, mi, mi, mi, mi, mi. Habe ich eigentlich nicht gesagt. Du sagst es nur die ganze Zeit. Es scheint eins deiner Lieblingsworte zu sein. Ja, wenn du hier so am Rumpflennen bist. Ich flenne nicht. Ich muss auch keine dunkle Brille tragen, nur damit man meine Tränchen nicht sieht. Cool. Ja, so sieht's aus. Ja, im Moment wüsste ich auch jetzt nicht, was wir jetzt noch weiter bekakeln sollten. Ich habe eine viel bessere Idee jetzt. Wir lassen jetzt die Leute, geben wir jetzt noch ein bisschen Atmo, so ein bisschen Vogelzwitscher. Lassen das Ding hier einfach so stehen und gehen jetzt zur Grillbude und hauen uns jetzt erstmal ein anständiges Nackensteak rein. Das können wir machen, aber ich lasse das Ding hier nicht stehen, weil dann habe ich nachher zwei oder das ist weg. Ne? Dann ist nämlich wirklich Mimimi. Nein, ich schalte jetzt gleich nach ein bisschen Atmo aus und vielleicht melden wir uns nachher nochmal und wenn nicht, dann eben auch nicht. Ja. Ne? Ist doch erstmal schön. Ja. Dann? So, bis eventuell gleich. Oh, jetzt. Atmo. Was ich noch sagen wollte. Guten Appetit.